Als er zu Suleiman kam, sagte dieser: Wollt ihr mich mit Besitz unterstützen? Aber das, was mir Allah gegeben hat, ist besser als das, was er euch gegeben hat. Nein, vielmehr seid ihr es, die ihr über euer Geschenk froh seid. Kehrt zu ihnen zurück. Wir werden ganz gewiss mit Heerscharen über sie kommen, denen sie nichts entgegenzusetzen haben. Und wir werden sie ganz gewiss erniedrigt herausvertreiben, als Geringgeachtete. Er sagte: O führende Schar, wer von euch bringt mir ihren Thron, bevor sie als Allah Ergebene zu mir kommen? Ein Unüberwindlicher von den Dschinn sagte: Ich bringe ihn dir, bevor du dich von deiner Stelle erhebst. Und ich bin wahrlich stark genug dazu und vertrauenswürdig. Derjenige, der Wissen aus der Schrift hatte, sagte: Ich bringe ihn dir, bevor dein Blick zu dir zurückkehrt. Als er ihn unbeweglich bei sich stehen sah, sagte er: Dies ist von der Huld meines Herrn, damit er mich prüft, ob ich dankbar oder undankbar bin. Wer dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar. Wer aber undankbar ist, so ist mein Herr unbedürftig und freigebig. Er sagte: Macht ihr ihren Thron unkenntlich. Wir wollen schauen, ob sie recht geleitet wird oder ob sie zu denjenigen gehört, die nicht recht geleitet sind. Als sie kam, wurde zu ihr gesagt: Ist dein Thron so wie dieser hier? Sie sagte: Es ist so, als ob er es sei. Suleiman sagte: Und uns wurde schon davor das Wissen gegeben, und wir waren Allah ergeben. Aber abgehalten vom Glauben hat sie das, dem sie anstatt Allahs diente, denn sie gehörte zu ungläubigen Leuten. Es wurde zu ihr gesagt: Tritt in den Prachtbau ein. Als sie ihn sah, hielt sie ihn für ein tiefes Wasser und entblößte ihren Unterschenkel. Er sagte: Es ist ein mit Glas ausgelegter Prachtbau. Sie sagte: Mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt. Aber ich ergebe mich nun, zusammen mit Suleiman, Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Und wir sandten bereits zu den Thamud ihren Bruder Salih. Dient Allah. Da waren es sogleich zwei Gruppen, die miteinander stritten. Er sagte: O mein Volk, warum wünscht ihr das Schlechte vor dem Guten zu beschleunigen? Würdet ihr doch Allah um Vergebung bitten, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Sie sagten: Wir sehen ein böses Vorzeichen in dir und in denjenigen, die mit dir sind. Er sagte: Euer Vorzeichen ist bei Allah. Nein, vielmehr seid ihr Leute, die der Versuchung ausgesetzt werden. Nun befanden sich in der Stadt 9 Mitglieder einer Sippschaft, die auf der Erde Unheil stifteten und keine Besserung brachten. Sie sagten: Schwört einander bei Allah, wir werden ganz gewiss ihn und seine Angehörigen nachts überfallen, und hierauf werden wir zu seinen nächsten Verwandten sagen: Wir waren bei der Vernichtung seiner Angehörigen nicht zugegen, und wir sagen ganz gewiss die Wahrheit. Sie schmiedeten Ränke, und wir schmiedeten Ränke, ohne dass sie merkten. Schau nur, wie die Folge ihrer Ränke war. Wir zerstörten sie und ihr Volk allesamt. Dies sind nun ihre Häuser wüst dafür, dass sie Unrecht taten. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die Bescheid wissen. Und wir retteten diejenigen, die glauben und gottesfürchtig waren. Und wir sandten Lut, als er zu seinem Volk sagte: Wollt ihr den sehenden Auges das Abscheuliche begehen? Lasst ihr euch denn wahrlich in Begierde mit den Männern ein, anstatt mit den Frauen? Aber nein, ihr seid Leute, die töricht sind. Doch die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten: Vertreibt die Sippe Lots aus eurer Stadt. Das sind Menschen, die sich reinhalten. Da retteten wir ihn und seine Angehörigen außer seiner Frau. Wir bestimmten, dass sie zu denjenigen gehörte, die zurückblieben. Und wir ließen einen Regen auf sie niedergehen. Wie böse war der Regen der Gewarnten! Sag: Alles Lob gebührt Allah, und Friede sei auf seinen Dienern, die er sich auserwählt hat. Ist denn Allah besser, oder das, was sie ihm beigesellen? Oder ist besser, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat und für euch vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das wir in Entzücken versetzende, umfriedete Gärten wachsen lassen, deren Bäume unmöglich ihr wachsen lassen könntet? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Nein, vielmehr sind sie Leute, die Allah andere gleichsetzen. Oder ist besser, wer die Erde zu einem festen Grund gemacht und Flüsse durch sie gemacht und fest gegründete Berge auf ihr gemacht und zwischen den beiden Meeren eine Schranke gemacht hat? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Aber nein, die meisten von ihnen wissen nicht. Oder ist besser, wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wenn er ihn anruft oder das Böse hinwegnimmt und euch zu Nachfolgern auf der Erde macht? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Wie wenig ihr bedenkt. Oder ist besser, wer euch in den Finsternissen des Festlandes und des Meeres den rechten Weg leitet und wer die Winde als Frohboten seiner Barmherzigkeit voraussendet? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Erhaben ist Allah über das, was sie ihm beigesellen. Oder ist besser, wer die Schöpfung am Anfang macht und sie herauf wiederholt, und wer euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Sag, bringt euren Beweis vor, wenn ihr wahrhaftig seid. Sag, über das Verborgene weiß nicht Bescheid, wer in den Himmel und auf der Erde ist, außer Allah. Und sie merken nicht, wann sie auferweckt werden. Nein, vielmehr hat ihr Wissen über das Jenseits versagt. Nein, vielmehr sind sie Leute im Zweifel. Nein, vielmehr sind sie ihm gegenüber blind. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, wenn wir zur Erde geworden sind, und auch unsere Väter, sollen wir denn dann wirklich wieder hervorgebracht werden? Dies ist zuvor bereits uns und unseren Vätern versprochen worden. Das sind nur Fabeln der Früheren. Sag, reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Übeltäter war. Sei nicht traurig über sie und sei nicht in Beklommenheit wegen der Ränke, die sie schmieden. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Vielleicht ist dicht hinter euch einiges von dem, was ihr zu beschleunigen wünscht. Dein Herr ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen, aber die meisten von ihnen sind nicht dankbar. Und dein Herr weiß fürwahr, was ihre Brüste verhehlen und was sie offenlegen. Und es gibt nichts Verborgenes im Himmel und auf der Erde, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Gewiss, dieser Koran erzählt den Kindern Israels das meiste von dem, worüber sie uneinig sind. Und es ist wahrlich eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Gewiss, dein Herr wird zwischen ihnen durch sein Urteil entscheiden, und er ist der Allmächtige und Allwissende. So verlasse dich auf Allah, denn du verfährst nach der offenkundigen Wahrheit. Du kannst weder die Toten hören lassen, noch die Tauben den Ruf hören lassen, wenn sie den Rücken kehren. Noch kannst du die Blinden aus ihrem Irrtum heraus rechtleiten. Hören lassen kannst du nur, wer an unsere Zeichen glaubt und die uns somit ergeben sind. Und wenn das Wort über sie fällig wird, bringen wir ihnen ein Tier aus der Erde hervor, das zu ihnen spricht. Dies, weil die Menschen von unseren Zeichen nicht überzeugt sind. Und denke an den Tag, da wir aus jeder Gemeinschaft eine Schar von denjenigen versammeln werden, die unsere Zeichen für Lüge erklären und sie dann in Reihen geordnet werden. Wenn sie dann kommen, sagt er, habt ihr denn meine Zeichen für Lüge erklärt und davon kein umfassendes Wissen gehabt? Oder was habt ihr denn sonst getan? Und das Wort wird über sie fällig werden, dafür, dass sie Unrecht taten, und da werden sie nicht reden. Sehen sie nicht, dass wir die Nacht gemacht haben, damit sie in ihr ruhen, und den Tag hell? Daran sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben. Und denke an den Tag, da ins Horn geblasen wird, und da all diejenigen erschrecken, die in den Himmeln und auf der Erde sind, außer wer Allah will, und alle kommen in Demut zu ihm. Und du siehst die Berge, von denen du meinst, sie seien unbeweglich, während sie wie Wolken vorbeiziehen. Es ist das Werk Allahs, der alles sehr geschickt gemacht hat. Gewiss, er ist kundig dessen, was ihr tut. Wer mit einer guten Tat kommt, wird etwas Besseres als sie erhalten. Und sie sind vor jedem Schrecken an jenem Tag in Sicherheit. Wer aber mit einer schlechten Tat kommt, diese werden mit ihren Gesichtern voran ins Höllenfeuer gestürzt. Wird euch denn etwas anderes vergolten als das, was ihr zu tun pflegtet? Mir ist nur befohlen worden, dem Herrn dieser Ortschaft zu dienen, der sie geschützt hat und dem alles gehört, und mir ist befohlen worden, einer der ihm Ergebenen zu sein und den Koran zu verlesen. Wer sich nun recht leiten lässt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil recht geleitet. Und wenn einer irre geht, dann sag, ich gehöre ja nur zu den Überbringern von Warnungen. Und sag, alles Lob gebührt Allah. Er wird euch seine Zeichen zeigen, und dann werdet ihr sie erkennen. Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut.